Finn ist hier. Zweite Aufnahme mit Michael Marsching. Ich hoffe, ihr habt die andere schon gehört oder gesehen. Wir versuchen uns nicht darauf zu beziehen. Richtig. Verwandtschaft dritten, vierten Grades und Landtag Nordrhein-Westfalen. Sag uns was dazu. Im Landtag Nordrhein-Westfalen ist es verboten, Verwandte ersten und zweiten Grades anzustellen. Das heißt Eltern, Ehepartner, Kinder. Mhm. Bei Ehepartnern gilt sogar so ein sogenanntes Überkreuzverbot. Also ich darf nicht einen Ehepartner eines anderen Landtagsabgeordneten hier einstellen. Mhm. Wir haben gesagt, nach der Geschichte in Bayern, wo einfach diese Vetternwirtschaft so unglaublich wuchert, wäre es ein schönes Zeichen, wenn wir in NRW sagen, wir stehen geschlossen dafür, dass wir das nicht wollen, wie es in Bayern ist. Dass es hier auch nicht so ist, und das machen wir ganz klar, indem wir sagen, das Wort heißt nur Vetternwirtschaft, indem wir die Vettern ausschließen, das sind die Cousins, respektive die Cousinen, und die sind Verwandte vierten Grades, also ersetzen wir doch im Abgeordnetengesetz einfach das Wort zweiten, also im Sinne von, ne, vom ersten bis zweiten Grad, sagen wir einfach, okay, Verwandte vom ersten bis zum vierten Grad. Mhm. Gut, ich habe das gesehen heute, du hast eine Rede dazu gehalten. Danach kamen alle anderen geredet und haben dir vorgeworfen, Populismus auf der Welle reiten und hast du nicht gesehen. Warum ist das alles nicht? Also, das war richtig schön, also richtig schönes Wahlkampfgebäsche. Ja. Und dann fand ich deinen zweiten Auftritt so geil, wo du dann hingegangen bist und sag, was du gesagt hast. Was meinst du? Das erste, also wo ich gesagt habe, sie müssen Angst vor uns haben, wenn sie alle auf uns einschlagen? Das auch, klar. Okay, was habe ich noch gesagt? Das war so ein Zettel, das war recht spontan. Du hast ja in der Nase rumgeführt. Du hast dich hingestellt und hast gesagt, wenn sie alle dafür sind, dann können wir es auch nehmen. Ja, das stimmt. Das habe ich gesagt. Also im Prinzip hast du ja... Im Prinzip sagen alle, das wäre kein Problem. Weil es gibt ja keine Verwandten dritten und vierten Grades im Landtag. Und wenn das kein Problem ist, weil es die nicht gibt, dann kann ich es auch ins Gesetz schreiben und sagen, ja, wir wollen das so. Mhm. Das habe ich gesagt. Also hast du sie verpflichtet. Ja, schauen wir mal. Also im Grunde genommen sind sie ja sogar dafür. Mhm. Ich hätte gedacht, dass sie es noch niedriger kochen, dass sie sagen, okay, ja, lassen uns mal später drüber reden. Anscheinend war meine Rede aufregend genug, dass einige Leute da steil gegangen sind und haben sich sehr aufgeregt. Ich verlinke die dann hier mal an der Stelle. Genau, mach das mal. Natürlich wollte ich reizen, aber ich habe die Behauptungen, die mir dann hinterher unterstellt wurden, ich würde behaupten, dass es solche Verwandtschaftsverhältnisse gäbe und ich würde das irgendwie implizieren und so, das habe ich nicht getan. Mhm. Ich habe auf einen Presseartikel verwiesen, da wurde gesagt, das würde sie aber nur auf den Rat beziehen in Recklinghausen, was Blödsinn ist. In der Zeitung stand eindeutig, es ging um den Landtag. Mhm. Was stand im Artikel drin für die Zuhörer? Ja, da stand drin, dass ZDF und ARD, ja sehr gut, dass SPD und CDU nicht ausschließen können, dass Verwandte ersten oder dass Verwandte im Landtag angestellt sind. Mhm. Und die Grünen haben dann versucht, daraus zu machen, ja, da ging es ja um den Rat in Recklinghausen, weil das war die Recklinghauser Zeitung. Und dann habe ich gesagt, nee, liebe Leute, guckt, wer der Journalist ist, der es geschrieben hat, der ist Mitglied der Landespressekonferenz. In dem ganzen Artikel geht es um den Landtag. Der letzte Satz ist sogar so und so und so, sagt Joachim Paul. Und dann kommt der Satz, SPD und CDU können nicht ausschließen. Das Also da geht es eindeutig um den Landtag und anscheinend oder angeblich gibt es jetzt eine neue Informationslage. Ich kenne sie nicht. In der Presse stand das nicht. Ich kann es also absolut nicht erfahren, dass das jetzt alles geklärt wäre. Es arbeiten keine Verwandten hier. Und dann kann ich, wie gerade schon gesagt, nur sagen, ja, dann lass uns doch das Gesetz einfach so beschließen. Gut. Kannst du in diesem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob du dich da informiert hast, ein bisschen was zu den Verhältnissen in Bayern sagen? Weil das, man hört das immer so. Ich habe das jetzt so präsent nicht mitbekommen, es ist irgendwie krank. Kannst du sagen, was da genau abgelaufen ist? Also ich kann nicht die genauen Grade sagen, aber ich kann sagen, das Gesetz ist verschärft worden und da gab es Übergangsregelungen. Das ist allerdings auch schon ein bisschen her. Ich will jetzt keine genaue Jahreszahl sagen, ich sag mal so um die Jahrtausendwende. Mhm. Und viele haben halt noch ganz schnell ihre Verwandten beschäftigt und haben diese Beschäftigung auch bis heute durchgezogen. Die Verträge konnten immer verlängert werden, wenn die entsprechenden Abgeordneten im Landtag gesessen haben. Und so gibt's halt ein Gesetz, das sagt, meinetwegen Ehepartner dürfen nicht angestellt werden oder Kinder. Und es gibt dennoch, ich weiß es gar nicht mehr, um die 50 Fälle bei der CSU, wo trotzdem Ehepartner oder Kinder angestellt waren und wo es dann Geld vom Landtag dafür gab. Mhm. Obwohl es, wie gesagt, schon ein Gesetz dagegen gab. Es gab keine Übergangsfrist, dass man sagt, innerhalb von Zeitraum X müssen diese Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst werden. Das heißt, im Grunde genommen ist das alles Rein legal, wenn man will, ja, aber trotzdem moralisch nach so einer langen Zeit, wo das Gesetz schon gilt, trotzdem sehr fragwürdig. Wie sagt man das auch immer so schön? Das hat Geschmäckle. Es hat ein Geschmäckle, auch wenn es nicht aus Schwaben kommt. Gut, ich danke dir für die Hintergrundinformationen dazu und wünsche dir jetzt noch eine schöne Restplenarwoche. Und bevor das hinter jemand sagt, ich muss noch einen Satz sagen. Okay. Die SPD war natürlich auch mit dabei. Sonst würden wir hinterher einseitiges ja, okay. Schwören gehen. Ja. Es war Wahlkampf, wir gingen alle vor. Ja, nicht? Also ich habe nur den Stream gesehen, das war wirklich meine Aufnahme jetzt, und ich habe den Stream gesehen, ich habe gedacht, es ist Wahlkampf. Ich habe den Stream vor einem Dreivierteljahr gesehen, da ging das ganz anders zu, als es jetzt zugeht. Es ist meiner Meinung nach härter geworden. Findest du das auch so? Also ich habe mir, es gab eine schöne Mail von Chrissy Herrlitschke auf der Mailingliste, wo sie sagt, Kuscheltime is over. Das habe ich mir beim Schreiben meiner beiden Reden von heute so ein bisschen vorgenommen. Mhm. Bei der einen scheint es ja geklappt zu haben. Die sind ja auch entsprechend angesprungen. Vielleicht ist das auch ein bisschen Wahlkampf, ich weiß nicht. Aber ich möchte es nicht als Getöse machen, ich möchte nicht bashen oder ich mein so. Ich meine ja auch nicht, und Sie meinen jetzt die anderen? Die anderen sowieso. Die fahren schon etwas länger im Wahlkampfmodus, gerade bei speziellen Themen. Mhm. Mir geht schon lange hier auf den entsprechenden, dass ständig auf den Mund geschoben wird. Ne? Und die SPD sagt immer, es gibt Missstände, aber wir können da ja gar nichts für, sondern da müsste im Bund irgendwas gemacht werden. Das ist ja schon seit einem halben Jahr locker. Mhm. Das ist ja Wahlkampf. Ne? Und das wird auch regelmäßig gesagt, ja, und ab September haben wir ja eine neue Bundesregierung und dann wird alles besser. Auch das, dieses ständige Beschwören von der neuen Bundesregierung und dass dann alles besser wird. Alles Wahlkampfgetöse. Also Rot-Grün basht gegen Schwarz-Gelb, wobei man bei Grün ja noch nicht so weiß, ob es nicht doch zu schwarz tendiert. Nee, Rot-Grün basht hier im Land Schwarz-Gelb und umgekehrt. Mhm. Ja, gut. Und alle baschen uns und wir baschen alle. Und das passt schon. Alles klar. Ich danke dir für die Aufnahme. Alles klar. Danke.